Mensch, Leute, ich glaube, ich kann im Namen der Gruppe sagen, dass das das beste Konzert war, das KZ je immer. Mann, das war echt High Life gewesen mit euch. Ey, echt super, ja. Jetzt kommt noch ein letzter Song für euch. Ihr wart super, Stuttgart. Es ist vorbei.